Lass uns einander nie verlieren und es für immer ausprobieren. War das eine Höllenqual? Doch das ist uns heut egal. Konnten einander wieder verzeihen, fanden zusammen trotz den Zweifeln. Lautlos geht kein Gefühl, denn um uns war es nie still. Darum lieben wir uns wieder, darum finden wir zurück. Jedes Gefühl, das wir erlebten, kommt mit jedem Tag ein Stück. Darum lieben wir uns wieder und wir wachsen jeden Tag. Lass uns die Zukunft endlos sehen, denn das Leben ist mit dir so wunderschön. Stürmische Zeiten sind vergangen, in Einsamkeit waren wir gefangen. Jetzt sind wir wieder da und das Glück ist endlos nah. Dieses Gefühl, wieder neu zu lieben und dunkle Zeiten zu besiegen. Der Traum wird mit uns wahr, unser Himmel ist sternenklar. Darum lieben wir uns wieder, darum finden wir zurück. Jedes Gefühl, das wir erlebten, kommt mit jedem Tag ein Stück. Darum lieben wir uns wieder und wir wachsen jeden Tag. Lass uns die Zukunft endlos sehen, denn das Leben ist mit dir so wunderschön. Darum lieben wir uns wieder. Darum lieben wir uns wieder und wir wachsen jeden Tag. Lass uns die Zukunft endlos sehen, denn das Leben ist mit dir so wunderschön. Lass uns die Zukunft endlos sehen, denn das Leben ist mit dir so wunderschön.